Die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten, vertreibt sie aus eurer Stadt. Das sind Menschen, die sich reinhalten.